fang mal an. Dieser Raum hier, ich bin kritische Psychologin, ich habe 87 hier, glaube ich. In diesem Raum hatten wir diese Erstsemestertreffen und da war es auch eine genauso komische Anordnung, also von den Tischen her, ne? Und überfüllt. Und genau, ich sage drei Worte zu mir. Ich habe kritische Psychologie studiert, habe dann aber in Politikwissenschaften promoviert, weil es, als ich das gemacht habe, was sehr lange dauerte, keine interdisziplinäre Möglichkeit mehr gab, in der Psychologie zu studieren. Ich habe zu dem Fehlen von Subjektstandpunkten in der Debatte um Globalisierung promoviert, habe dann lange gearbeitet in einem Krisenzentrum für Frauen, die vergewaltigt wurden, in dem Berliner Krisenzentrum Lara e.V. und Kunstprojekte in Schulen gemacht mit Rap und ey, mach mich nicht an, also Gewaltprävention. Und habe jetzt vor 2 Jahren bin ich eine Professur angetreten, weil die war ausgeschrieben mit dem Themengebiet Lebensführung in schwierigen Situationen. Und das fand ich so außergewöhnlich, dass ich mich weit in den Südwesten der Republik beworben habe und jetzt Pendlerin bin. Da sind wir auch schon beim Thema Pendlerin. Pendlerinnen kommen immer an Bahnhofsbuchläden vorbei. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen AK-Text von mir gelesen hat. Da fange ich ja damit an, dass man, wenn man Pendlerin ist, nicht um drumherum kommt, Schlagzeilenkonjunkturen mitzukriegen. Und was ist das? Also das ist jetzt hier Phänomen psychisches Leiden. Damit fange ich an. Ich habe so 4 Teile und hoffe, wir kommen dann in die Diskussion. Also kein klassischer Workshop leider. Also Schlagzeilenkonjunkturen kann man nicht verpassen, weil man hat immer Zeit, man läuft immer in den Bahnhofsbuchladen. Pendlerinnen brauchen auch immer irgendwie Zuglektüre, zumal wenn sie 4,5 Stunden unterwegs sind zwischen Berlin und Ludwigshafen, in meinem Fall. Und es war nicht zu übersehen, dass die Schlagzeilenkonjunkturen über eine relativ lange Zeit Burnout hießen. Burnout, der gestresste Mensch, das iPhone als Flexibilitätsmaschinerie und so weiter. Das heißt, ich sag nochmal so, das überforderte Ich, gespiegt mit irgendwelchen Tests, sind auch Sie überfordert, haben Sie einen Burnout, müssen Sie aufpassen und so weiter. Das ist auch egal, ob man in Bahnhofsbuchläden ist oder so, man kann auch im Internet gucken, überall hat das eine sehr massive Zunahme erfahren, also diese Schlagzeilenkonjunkturen. Die sind ja nicht ganz von der Hand zu weisen, aber sie sind halt reißerisch, haben keinen großen Erklärungswert und werden wiedergespiegelt von vielen Statistiken. Ich weiß nicht, ob Sie die Krankenversicherungsstatistiken verfolgen, die BKK im August 2012, dass die Zunahme an psychischen Erkrankungen enorm gestiegen ist. Also die Zunahme bei Bachelorstudenten auch, Studierenden auch. Immer mehr greifen zu Psychopharmaka, also und die Statistiken zu psychischem Leiden sind gewachsen. Ein paar Zahlen, was mich dann wirklich alarmiert hat, war in einem Text von Karl-Heinz Roth, dass in Griechenland die Antidepressiva-Vergabe innerhalb des letzten Jahres um 40% angestiegen ist. Das ist sozusagen das Phänomen. Also das Phänomen, was einem so entgegenschlägt von den Plakaten, von den Schlagzeilen und so weiter. Daneben gibt es dann diese Bücher wie von Miriam Meckel oder die Geschichten von Robert Emke. Also Menschen mit ihren persönlichen Leidensgeschichten, die über ihr Burnout schreiben, die sich umgebracht haben. Und was überhaupt nicht in Zusammenhang gestellt wird, oder der Suizidversuch von dem Torwart, wie hieß er nochmal? Rafaki, ne? Rafati. Ja? Schiedsrichter, genau. Schiedsrichter, genau. Emke ist ein Torwart gewesen. Genau, so viel zu den Feinheiten des Fußballs. Was überhaupt nicht passiert, es wird nicht in Zusammenhang mit Gesellschaftsanalysen gebracht. Und das hat mich irgendwann total genervt. Ich gebe ja auch Vorlesungen zu diesem Krankheitsgesundheitsthema und dann sind wir irgendwie auf die Debatte gekommen. Aber es gibt doch Depressionen. Wie kriegt man das eigentlich? Die Krankheitsbilder oder das, was als Krankheit gefasst wird, in Verbindung zu gesellschaftlichen Verhältnissen. Also das eine ist, es gibt Analysen, ja, die Zunahme von Ungleichheiten führen zu vermehrten psychischen Leiden. Aber es gibt auf der anderen Seite wenig Zusammenhänge, wie das eigentlich zu denken ist, dass psychisches Leiden auch Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Das heißt, es wird entnannt und verkürzt. Und diese Ernennung habe ich mal an so ein paar Texten mit meinen Studierenden versucht rauszuarbeiten und habe jetzt ein Beispiel, ich hatte damals als Rafati den Selbstmordversuch gemacht hat, die DFB-Presseerklärung gelesen und da steht, als stand dann, ja, der zunehmende Leistungsdruck im Fußball spielt eine Rolle und daneben steht, und er hatte Depressionen. Aber die Zusammenhänge zwischen dem Phänomen Depression und dem zunehmenden Leistungsdruck im Fußball werden eigentlich in keiner Weise, die bleiben wie eine Blackbox. Ich habe das an mehreren Texten versucht durchzuspielen. Wie hängt das eigentlich zusammen, zunehmender Leistungsdruck und psychisches Leid? Das heißt dann zum Beispiel jetzt in so einer Überschrift der Welt, Depressionen trieben Rafati zu Selbstmordversuch. Und im Text kommt schon vor, es geht irgendwie um den Zusammenhang zum Leistungsdruck, aber da wird nichts rausgearbeitet. Klar, das ist nicht das Interesse der Welt und es ist auch nicht das Interesse des DFBs. Aber diese Leerstellen und diese systematischen Verkürzungen und Ernennungen kann man eigentlich an allen diesen Berichten sehen und nachlesen. Wenn man das analysieren will, ist es wie eine schreiende Leerstelle. Die Zusammenhänge bleiben unbearbeitet. Ich habe noch ein ganz krasses Beispiel, was mir meine Kollegin aus dem Mannheimer Morgen ausgeschnitten hat. Da geht es um die Verbindung von Müttern und Stress, also schwangeren Frauen und Stress. Und dass Stress doch das Kind mehr schädigt, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Stress hat, als man angenommen hat. Das ist eine schwedische Studie gewesen. Und jetzt nochmal so ein Beispiel für eine Verkürzung. Gegebenenfalls, da werden die Verhältnisse in keiner Weise mit eingedacht, sondern es steht als Resultat und als Perspektive, gegebenenfalls folgt die schwangerschaftsbegleitende Behandlung mit kognitiver Verhaltenstherapie und eventuell mit stimmungsaufhellenden Medikamenten. Mannheimer Morgen vom August. Das heißt, man kann sehen, man kann richtig, wenn man daran arbeitet, nachlesen, dass bestimmte Bezüge gemacht werden, nämlich zu klinischen Diagnosen, und dass bestimmte Bezüge nicht hergestellt werden und dass bestimmte Prioritäten in den Köpfen, sozusagen in unser aller Köpfen verankert werden, dass das mit einer klinischen Frage zu tun hat und nicht mit einer gesellschaftlichen. Man kann richtig wie so Weichenstellungen in den Texten nachverfolgen, dass es dann eine Depression ist zum Beispiel oder ein Burnout. Das heißt, es wird damit immer wieder in diesen Berichten und in diesen Alltagsmaterialien eine Dominanz des klinisch-psychiatrischen gemacht. Und das ist ja nicht äußerlich den Menschen, sondern es trifft ja auch, kritisch-psychologisch gesprochen, unsere Konzepte, die wir von uns selbst haben, warum wir an Verhältnissen leiden. Ich werde darauf noch zurückkommen. Sind die Gedanken soweit klar, sonst Zwischenfragen? Das heißt, diese Produktion, muss man ja schon fast sagen, arbeitet mit Individualisierung natürlich, also es wird rausgenommen aus dem sozial-gesellschaftlichen Kontext, mit Pathologisierung und die Entsprechung der Pathologisierung ist die Medikalisierung. Also es ist jetzt nur ganz grob gesprochen. Soweit? So einfach mal so ein Stückchen die Begegnung mit den Alltagsmaterialien. Das heißt, in diesen Alltagstexten wird nicht nach den Zusammenhängen gefragt. Es gibt aber parallel philosophische, soziologische und so weiter, auch psychologische Forschungen, die ganz klar sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Zunahme von zum Beispiel Depressionen gibt. Depressionen, nur für die, die nicht in diesem Klinischen so drin sind, ist quasi wie ein Burnout ist wie eine Unterform, ja? So könnte man es sagen. Es ist keine klinisch-psychiatrische Diagnose, sondern ein populärer Begriff. Und dahinter stehen ja eigentlich, was steht hinter dem, was mit Depressionen bezeichnet wird? Es sind krisenhafte Gefühle von Verlust, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Ohnmacht. Diese Gefühle zu packen in eine psychiatrische Diagnose hält eine Art Normalzustand aufrecht, weil es ja Teil des Individualisierungs- und klinischen Fassens ist. Jetzt gibt es aber zum Beispiel Alain Ehrenberg mit Das erschöpfte Selbst, die zeigen, dass Depressionen insofern eine Zunahme sind, mit der These, dass es eine Krise der Verantwortlichkeit. Menschen werden für alles verantwortlich gemacht, aber sie haben nicht die Bedingungen, das zu gestalten. Also es gibt keinen Zugriff darauf, die Bedingungen mitzugestalten, es fühlt sich zumindest so an, aber sie werden für alles verantwortlich und müssten so handeln, als könnten sie die Bedingungen gestalten. Das ist so eine These von Ehrenberg, die sehr bekannt ist, die aber in dieser Weise nie in die Gesellschaftsdiagnosen aktuell mit einfließt. Es gibt noch andere Studien von Charlotte Jurk, die ist auch hier ab morgen und wird hier einen Vortrag machen oder auf einem Podium sein, oder Elisabeth Sammer, die gezeigt haben, in ihren eigenen Psychotherapien zum Teil Interviews gemacht haben mit den Menschen, mit ihren Klientinnen und geguckt haben, wie hängen die Depressionen, also die Trauer, die Gefühle von Hoffnungslosigkeit mit gesellschaftlichen Fragen. Eine ganz starke These, dass das mit zunehmenden Ungleichheiten zusammenhängt, liefern Pickett und Wilkinson. Sagt jemand von Ihnen diese Studie von Pickett und Wilkinson, Gleichheit ist Glück? Mhm. Schon mal, können Sie mal Handzeichen oder ihr mal, wer das, okay. Ja. Die zeigen statistisch, das ist eine statistische Untersuchung, also Epidemiologie. Die zeigen auf, in einer weltumspannenden Erhebung anhand von offiziellen Zahlen der WHO und so weiter, wie in Ländern mit zunehmender Einkommensungleichheit die Krankheiten, die psychischen Leiden gewachsen sind oder höher sind als in Ländern mit weniger Einkommensungleichheit. Dieses Buch, das ist, glaube ich, 2010 übersetzt worden mit dem Titel Gleichheit ist Glück, wollte eigentlich eingreifen in die Debatten und zeigen, Einkommensungleichheit erodiert die Gesellschaften. Sie haben das gezeigt an den Beispielen Kindersterblichkeit, Depressionen, mehr Gewalt, was war es noch, Adipositas auch, und haben durchweg zeigen können, dass es nicht zum Beispiel kulturelle Unterschiede sind. Es gab so immer dieses, also eine ihrer Argumentation ist, Portugal und Spanien, ähnliche Essenskulturen. Also daran liegt es nicht. Ja? Sie haben ganz schön argumentiert und aufzeigen können, statistisch, wie das mit zunehmender Einkommensungleichheit zusammengedacht werden kann. Es gibt mehr Gefängnisinsassen, mehr Teenager-Schwangerschaften, schlechtere Schulabschlüsse. Insgesamt sind die gesundheitlichen und sozialen Probleme größer. Sie wollten wirklich mit dieser Debatte, also mit ihrem Buch, und die arbeiten ja schon länger in die Richtung, die Debatte verändern und zeigen, sagen auch, sie konnten das erste Mal mit ihren Studien belegen, wie Einkommensungleichheit statistisch jetzt, ja, wir sind jetzt nicht auf der Begründungsebene der kritischen Psychologie, statistisch wirkt und wie sich das auf Probleme im Alltag auswirkt. Und die Autorin, also Kate Pickett, sagt, dafür gab es bisher in dieser Weise keine wissenschaftlichen Belege. Doch auch diese Argumentation findet nach wie vor, also ich weiß nicht, wer von Ihnen kriegt es mit, kaum Eingang in die Debatte um gesellschaftliche Verhältnisse. Ne? Also es wird nicht aufgenommen, es wird nicht systematisch integriert. Wie erklären die das inhaltlich? Also jetzt war das ja einfach erstmal Statistikauswertung. Und zwar, im Englischen heißt es auch Statussyndrom. Also ohne das jetzt wieder klinisch fassen zu wollen, ich komme auch zurück. In ungleicheren Gesellschaften müssen alle, auch die Reichen, immer um den Erhalt des Statuses kämpfen. Status ist keine absolute Position. Status ist relativ. Man kann immer hoch, runter. Ja? Also es ist sozusagen was nicht gesichert ist. Ja? Statuskämpfe müssen in ungleicheren Gesellschaften stärker geführt werden. Die Gefahr, einen Status zu verlieren, ist größer. So argumentieren sie das. Sie argumentieren jetzt mit der Stressthese. Das verursacht Stress, also nicht im Alltagssprache, sondern gesundheitlichen Stress. Und der wiederum schürt die Spirale des Gegeneinanders, der Gewalt, des Krankwerdens an den Verhältnissen. Also das soziale Gegeneinander spielt eine enorme Rolle in diesem Stress. Sind bis hierhin erstmal Anmerkungen, Diskussionspunkte? Aber es gibt ja dieses WHO, diesen WHO-Bericht, so schön, die kann dann helfen, weil das ist ja schon viel her. Also aus den, dann das aus den 90ern, glaube ich, und dann aus den 70ern gibt es ja diese Whitehall-Study. Genau, von Marmot und Co. Genau. Zeigt halt das. Genau. Sie haben das halt jetzt. Das ist sozusagen in einer Gesellschaft. Ja, genau. Genau. Und die haben das jetzt in diesem Vergleich nochmal. Und die arbeiten auch mit den Begriffen von Marmot. Das ist ein englischer Epidemiologe, der diesen Status-Syndrom-Begriff geprägt hat, einer Studie in London. Ne? Genau, das ist jetzt hier die Anmerkung von ihm. Ja. Wann war das die Studie, die Sie gerade erwähnten? Die aktuelle ist 2010, und zwar ist sie bei 2001 erschienen unter diesem Titel Gleichheit ist Glück. Auf Englisch heißt sie The Spirit Level, also ein ganz anderer Titel. Es gibt aber zum Beispiel, wenn Sie kurze Ergebnisse lesen wollen, gibt es ein wunderbares Interview mit Kate Pickett in der Taz, das findet man auch online. Also wo nochmal die Hauptthesen aus der Studie, ihre Argumentationen rausgearbeitet sind, also wo das ganz gut auf den Punkt gebracht wird. Genau, ich bin schon bei Punkt 2, das sind so Thesen zu Zusammenhängen. Und da wir heute ja einen historischen Tag haben, nämlich das Bundesverfassungsgericht hat ja den europäischen Rettungsschirm abgesegnet, ne? Wissen Sie vielleicht, dass heute die Entscheidung war, ist die Frage oder meine These, dass die Krise, wie wir sie jetzt erleben, noch ein besonderer Coup in der Entnennung und in der Manifestierung von Ohnmacht, ja, bedeutet. Das muss ich natürlich ein bisschen ausführen. Ich bin ein Fan von einem Streikbuch. Das ist ein Streik bei Gate Gourmet. Das ist ein Flughafen-Catering-Unternehmen, die den längsten Streik in der modernen Geschichte der Bundesrepublik geschafft haben, durchzuführen. Und die haben gesagt, wir haben gestreikt, wir haben angefangen zu streiken, als eine Unternehmensberatung in das Flughafen-Catering-Unternehmen geschickt wurde, um die sozusagen für einen Weiterverkauf, also für einen Hedgefonds, effizienter und abzuspecken und, ne, und so weiter. Und haben gesagt, es geht so nicht weiter, als wir angefangen haben, die Schritte in unserer Küche zu zählen. Also zu Hause auf Effizienz gebürstet, das kennen Sie sicher alle, wenn Sie viel zu tun haben, wie Sie morgens überlegen, ob Sie erst den Kaffee aufstellen und dann die Tasche packen, aber dass Sie gesagt haben, wir haben angefangen, die Schritte in unserer Küche zu zählen und sind in unserem Denken darauf fokussiert, in unserem Privatleben alles so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten. Und die haben einen Satz gesagt, es gibt ein Buch, wie gesagt, über den Streik, der heißt Auf den Geschmack gekommen, der Streik bei Gate Gourmet, also Flughafen Catering. Und sie haben gesagt, es ist ein Zugriff auf die Menschenentwürdigungsreserve. Was gerade passiert, also dieses Orientierung, schneller, besser, also das, was man als neoliberale Transformation oder Zuspitzung vielleicht bezeichnen kann, ist ein Zugriff auf Menschenentwürdigungsreserven. Und dann haben sie gesagt, so beschreiben sie das im Nachgang, es reicht, weil alle Spielräume in der Produktion beseitigt wurden. Klar, das war dann auch die in Konkurrenzsetzung und diese ganzen Elemente, aber auch, weil das in dem eigenen Denken so stark verankert wurde und ihre Würde betroffen war. Ich habe das so ein Stückchen von noch einer, auch in Seminaren gehört, von einer Altenpflegerin, wo auch Unternehmensberatungen in den Bereich gegangen sind, habe gesagt, sie sollen mal alle verdeckten, heimlichen Tätigkeiten aufschreiben, die Altenpflegerinnen, die sie machen. So kamen, die kommen ja immer ganz spielerisch, die Unternehmensberatungen sagen, jetzt machen wir mal ein Spiel und gucken mal, wie wir hier im Team besser klarkommen. Und dann haben sie das aufgeschrieben und das waren dann die Tätigkeiten, die rausradiert wurden. Zum Beispiel die Zeitung aus dem Briefkasten holen für alte Menschen, die nicht mehr laufen können. Wurde gestrichen. Oder die Wäschekörbe von der Waschmaschine zu dem Zimmer zu tragen. Dann haben wir darüber gesprochen, was machen die Altenpflegerinnen, die ja nebenbei alle studieren. Sie machen es halt auf ihre Kosten. Sie hören nicht auf, die Wäschekörbe irgendwie ins Zimmer zu bringen. Sie hören nicht auf, den Leuten, die nicht mehr laufen können, die Zeitung zu bringen, sondern sie machen es auf ihre Kosten. Das zeigt ja, wie gerade Effizienz gesteigert wird. Ich komme gleich zurück auf die Krise, die ja heute so historisch wichtig ist. Es geschieht zum einen auf Kosten derer, die mit Menschen direkt zu tun haben. Und diese Arbeiten, die damit verbunden sind und die Nöte, die damit verbunden sind, verschwinden ja nicht, aber sie verschwinden aus den offiziellen Zahlen. Sie werden ausgelöscht aus der Kostenrechnung. Das heißt, die ganzen Sachen rund um das, was zählt, für Menschen zählt, von so einem Standpunkt aus, also who cares, die Care-Debatte, fasst das ja auch. Und die Entwertung solcher Arbeiten, die nicht in Zahlen messbar sind. Es geht ja um die Frage, was ist in Zahlen messbar und was nicht. Das gibt es weiter, aber eben wird ausgeblendet und zählt nicht mehr in der Weise. Was macht das eigentlich mit unserer Würde, mit diesen ganzen Fragen, mit unserer, oder ich sage jetzt unser so lauter, aber zum Beispiel mit meinem Bedürfnis nach Vieldimensionalität, wenn ich aber bestimmte Regeln habe, nur noch eins sozusagen zu machen. Oder mit dem Kontakt zwischen den Menschen, also mit dem Sozialen. Das nennt man ja auch Homo economicus, ne? Das nur auf wirtschaftliche Tätigkeiten ausgerichtete Wesen. Alles andere bleibt ausgeblendet. Ich weiß nicht, sagt Ihnen was die Care-Debatte, die Care-Ethik, sagt Ihnen das was? Das sind alle Tätigkeiten in Sorge, Versorgung, Kinder großziehen und so weiter. Das alles, was sich eigentlich nur schwer in Zahlen messbar machen lässt. Und eine feministische These ist auch, dass dieser ganze Bereich in diesem ganzen jetzigen neoliberalen Entwicklung, dass der natürlich weiter entwertet wird, oder? Versucht wird, in Zahlen fassbar zu machen, was aber auch, Sie kennen das aus Ihrem Studium, ja? Was halt irgendwie auch nicht die ganze Qualität und die ganzen Dimensionen erfassen kann. Ist das soweit als Gedanke erstmal? Das ist natürlich jetzt sehr knapp gesprochen alles. Okay. Und ich habe die These, dass jetzt diese Schuldenkrise, ja, in der wir stecken, wir stecken alle drin, ja, kann man einfach gar nicht anders sagen. Dass es ein Meisterstück der Technokratie ist, die das nochmal zuspitzt. Technokratie heißt ein Denken und Handeln an Zahlen und Kennziffern ausgerichtet. Ja? Unter anderem technisches Wissen ausgerichtetes Handeln. Zielgrößen, also man müsste eigentlich von einem Dispositiv reden, also eine Anordnung, eine gesellschaftliche Anordnung, in der wir immer mehr, egal wie wir uns auch kritisch darüber unterhalten, reflektieren, gezwungen sind, in dieser Anordnung zu denken und zu handeln. Ja? Und dass Sie, dass das, was hier passiert, gerade insofern ein technokratisches Meisterstück, ein Coup ist, ja? Weil einmal wurde aus einer Bankenkrise eine Finanzkrise und dann eine Staatsschuldenkrise, sodass jetzt die Steuerzahler die Krise haben. Und dann sind diese Zahlen, die jetzt festgeschrieben werden in der Schuldenbremse, ja, auch in Deutschland und in den Verfassungen festgeschriebenen Schuldenbremsen, nicht mehr verhandelbar. Sie sind so festgeschrieben, dass sie nicht mehr verhandelbar sind. Das heißt, wir können noch über die Mittel nachdenken, wir sowieso nicht, aber es kann noch über die Mittel gesprochen werden, aber nicht mehr darüber, über diese Zahlen. Und ich finde, das ist eine relativ bedrohliche Situation. Ich habe ja da wo ich arbeite, ist ja im Bereich soziale Arbeit, aber auch in der Psychologie, weil genau viele Sachen damit hinten runterfallen werden. Und es wird ja auch schon mal gesagt, wo wird gespart, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Also welche Bereiche werden jetzt angegangen und was ist davon noch verhandelbar? Ja. Es gibt einen Männlichkeitstheoretiker oder Theoretikerin, inzwischen eine Frau, Robert Raireen Connell heißt sie, eine australische, die hat vor 95 schon gesagt, ein Spezifikum des Neoliberalismus ist, dass die Tagesordnung der Manager sich verallgemeinert, dass sie zum gesellschaftlichen Leitbild wird und dass sie das Terrain des Sachverstands besetzt. Und sie ersetzt Argumente und Begründungen durch Kennziffern und Zahlen. Und damit verschließt diese Perspektive systematisch Räume für andere Anliegen, also andere Anliegen, die jenseits von ihnen liegen. Ja, können Sie mitgehen noch? Ihre Versprachlichung. Und für eine Verständigung darüber. Das heißt, er hat es damals für die feministischen Perspektiven und Projekte gesagt. Technokraten und Manager stellen zum Beispiel feministische oder alternative Programme gar nicht direkt in Frage, inhaltlich und argumentieren, sondern sie lassen sie finanziell austrocknen oder im Namen von Effizienz und Freiwilligkeit zusammenschrumpfen. Aber der Raum für die Verständigung geht verloren. Das ist so ein Stück die Perspektive, die er aufgemacht hat. Das heißt, und jetzt komme ich wieder zurück, nicht, dass Sie denken, was machen wir eigentlich, Psychologie oder was? Dass persönliche und soziale Not, Druck, Überlastung, Krankheiten immer schwerer als Teil von Verhältnissen zur Sprache zu bringen sind, ist sozusagen ein wichtiges Entwicklungsmoment von Herrschaft im Moment. Erstens, Herrschaft und Repression durch Zahlen, die nicht mehr verhandelbar sind. Ich finde Schuldenbremse wichtig an dieser Stelle. Wo geht das Geld weg? Und zweitens, Menschen kommen darin eigentlich nur noch in vorgesehenen Formen, in statistischen Durchschnitten vor. Nicht mehr mit Anliegen, Problemen aus ihrer Lebensführung, weil die Räume für solche Versprachlichung und Auseinandersetzung im Sozialen verschwinden. Das heißt, zum Verschwinden gebracht werden. Ist das ein Gedanke, den Sie mitgehen wollen können? Nee? Ja? Aha. Ja, ich kann mitgehen und Homo ökologicus. Ich habe jetzt gerade gelesen von der Illus, die kennen, die im therapeutischen Diskurs spricht. Und die sagt, vom Homo ökologicus zum Homo communicans. Ich finde es übertreibt, aber beziehungsweise müsste man diskutieren, für welche Bereiche das geht. Also sie sagt eben, sie stellt da, das hat er auch schon mal gestellt haben, in bestimmten Betriebsbereichen Selbstkontrolle, aufeinander zugehen, Teamwork und so weiter, hoch und groß, also nicht eliminiert. Also von daher, da glaube ich, muss man, das muss man nicht übernehmen, aber differenzieren, ja. Geht es in Betrieben wirklich zu, auch ja. Mal wegen in Altersheim oder so, was wird da verlangt von den Leuten an emotionale Empathie. Wenn man das nochmal auf so kritisch-psychologische Theorien, Sie sind ja alle jetzt auch hier, um die kritische Psychologie zu diskutieren, ist es, dass die Möglichkeiten für die Begründungsebene ja, ganz schwer noch zu thematisieren sind. Wir hatten das, ich weiß nicht, wer das von mir kennt, ich habe das glaube ich schon mal auch bei Medico und so gesagt, wir hatten das in dem Krisenzentrum, wo ich gearbeitet habe, haben wir uns immer gefragt, wo fehlt uns die Zeit? Was ist denn passiert? Es kommen genauso viele Frauen, die eine Beratung haben wollen. Aber irgendwas hat sich verändert. Wir kriegten das lange nicht zu greifen. Und ein Punkt, den wir dann zu greifen kommen haben, ist, dass wir zum Beispiel, das ist so mein Lieblingsbeispiel, vielleicht leuchtet es Ihnen noch gleich ein, ist die Callcenter. Früher konnte man mit bestimmten Sachbearbeitern noch sprechen. Hier ist eine Person, die möchte, dass wir mitkommen. Ihr liegt eine schwierige Situation vor, weil sie ist vergewaltigt worden und braucht jetzt bestimmte Gespräche und Bedingungen. Aber in den Callcentern kann man sowas nicht sagen. Man kommt auch nicht mehr direkt zu den Ansprechpartnern und kann dann irgendwie Vermittlung besprechen oder Notwendigkeiten oder aus Möglichkeiten, die nicht vorgesehen ist, jenseits dieser liegenden Möglichkeiten. Ich finde diese Callcenter eine Brutalität irgendwie sondergleichen. Das liegt vielleicht daran, dass ich seit einem Jahr Ärger mit der Telekom haben und dieses Callcenter hat dieses Problem nicht auf dem Schirm. Ja? Das gibt es irgendwie auch nicht. Ein Jahr lang gibt es dieses Problem. Ach, und da merkt man auch, das macht fast krank. Ja? Ich meine, das ist jetzt wirklich ein kleines Problem. Ja? Aber ich bin einfach oft nicht erreichbar, weil immer besetzt ist, obwohl ich nicht telefoniere. Das ist sozusagen das. Aber diese Möglichkeiten, die vorgesehen sind, da kommt es nicht vor. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit der Artikulation meines Problems. Und das ist ein wirklich banales Problem. Und die Frage, wie die Artikulationsräume für Probleme, die irgendwie nicht in diesen statistischen Durchschnitten Callcenter-Antworten vorhanden sind, wie die schwinden, finde ich ein ganz wichtiges Moment von Herrschaftsanalyse. Weil damit nämlich alle Ideen und Möglichkeiten aus der kritischen Psychologie über Begründungszusammenhänge zu sprechen, schwieriger zu realisieren sind. Das wäre sozusagen eine wichtige Verbindung. Okay. Noch ein Lieblingszitat von mir von einer indischen Aktivistin. Metapatka, die Menschen, deren Geld auf dem Spiel steht, zählen mehr als die Menschen, deren Leben auf dem Spiel steht. Und das kann man als Entwicklung global beobachten. Das finde ich irgendwie, das habe ich vor 10 Jahren, hat sie das gesagt, bei einem Weltstaudamm-Konferenz, wo es um die Verhinderung von Staudämmen ging, ja, in Indien unter anderem. Und da hat sie zu den Mitdiskutanten gesagt, die zum Teil hier von der deutschen Industrie kamen, warum beantworten sie mir das? Die hatten keine Antwort darauf. Ja. Sie haben ja nicht geantwortet, sagen wir es mal so. Gut, man kann sehen, dass also die aktuellen Krisenlösungen, also die Umgangsweise mit der Krise, weiter in der Weise regulieren. Das macht zum Beispiel Griechenland ganz deutlich. Was sind es für Vorgaben? Die Darlehensverträge verlangen von Griechenland finanz- und wirtschaftspolitische Maßnahmen. Ja, das weiß inzwischen, glaube ich, jede. Und was sind das unter anderem für Vorgaben, die das Land bekommt? Mindestlöhne einfrieren, Möglichkeiten der Ausnahmen vom Mindestlohnsystem einzuführen, Überstundenzuschläge verringern und so. Also diese Ungleichheiten, das ist, glaube ich, eine ganz deutliche Sache, sind immer werden immer gravierender. Und die Krisenlösungsmechanismen und Regulierungsformen aktuell werden das weiter vorantreiben. Und ich bin sicher, auch die Schuldenbremse mit ihren technokratischen Vorgaben. Was tun, um jetzt diese großen... Pathologisierung. Ein wichtiges Moment darin. Ja? Also ich hoffe, Sie haben den Bogen noch. Ja? Ich würde jetzt gerne zu meinem letzten Punkt kommen, um dann auch in die Diskussion zu kommen. Also von diesem Krise als Zugriff auf Menschenentwürdigungsreserven zu verschiedenen Perspektiven oder Vorschlägen für Perspektiven und gerne auch zur Diskussion. Ich glaube, das eine ist, jetzt nochmal zurück, um die Begründungsebene überhaupt wieder relevant zu machen, warum Menschen in Not geraten, was Probleme in der Lebensführung sind, die systematisch sind, geht es darum, dieses Vermessen im Alltag, diese Kennziffern im Alltag immer wieder zu betrachten und zu gucken, was gibt es für Alternativen. Diese feministische Finanzexpertin Mascha Madürin hat gesagt, wir brauchen eine Messgeria im Alltag, wir brauchen eine Guerilla gegen das Vermessen. Das ist für mich ein tolles Schlagwort und ich finde, mit der kritischen Psychologie ist es auch weiter durchzubuchstabieren. Dass wir da, wo wir in dem, ich weiß nicht, wie weit Sie jetzt schon Einführung in die kritische Psychologie hatten oder sich zu Hause fühlen darin, dass Sie aus dem Bedingtheitskurs, also das bewirkt das, ja, die Bedingung führt zu dem, eintretendes Warum, ja, eintreten in diesen Begründungsdiskurs, warum kommt jemand in die Krise? Was sind die Probleme in der Lebensführung oder sonst wie, dass jemand krank wird? Also raus. Also wie so eine Art Detektivin werden für da, wo der Bedingtheitsdiskurs sozusagen den Begründungsdiskurs ersetzt. Das ist natürlich fast überall. Bei jedem Arztbesuch, bei jedem Psychotherapeuten werden Sie das immer wieder erleben können. Das heißt ja auch, dass die Menschen nicht mehr Experten ihrer Verhältnisse sind. Sondern wenn ich darüber spreche, vielleicht, dass Depression, was steckt dahinter? Und was könnte man alternativ an Möglichkeiten zu Medikamenten und sowas nehmen? Dann sagen viele Studierende immer, naja, aber die Menschen wollen selber Medikamente nehmen. Und die Menschen kommen ins ZI, das ist das Zentrum für seelische Gesundheit in Mannheim, und wollen Elektroschocks haben, damit es ihnen besser geht. Das ist ja auch, es ist ja auch nicht äußerlich, weil die Konzepte, die gesellschaftlich vorherrschend sind, sind ja auch unsere Konzepte, warum wir uns erklären, warum wir in Probleme oder in problematische Situationen geraten. Das heißt, das nächste ist die Sprache. Wir brauchen eine Form von Sprache, die wieder aus dieser medikalisierten klinischen Sprache versucht, das, was dahinter steckt, zu erfassen. Und ich glaube, wir sollten in der kritischen Psychologie oder in allen ähnlichen kritischen Disziplinen gucken, was heißt eigentlich Würde, ja? Verlust von Spielräumen, Verlust von Autonomie in Entscheidungen, Verlust von was auch immer, also den Begriff der Menschenwürde, der ist ja relativ spannend, oder? Aber ich finde, wie Gail Gourmet das gebraucht hat, auch sehr plakativ, den in diese Verbindung bringt, statt zu sagen, ich bin krank geworden, ich habe eine Depression, ich kann nicht mehr, weil ich habe eine Depression. Ich spüre ganz doll in Arbeitsverhältnissen, ich persönlich auch, wenn mir die Vieldimensionalität in meiner Arbeit fehlt, wenn ich viele Sachen muss hintereinander weg, die mir irgendwie nicht einleuchten, die ich ungerne machen, ja, werde ich auch total mutlos, ja, jeden Morgen. Aber bin ich deshalb depressiv oder passt mir was nicht? Also so diese Frage zu stellen. Die Sprache verändern. Ich möchte jetzt noch ein Stückchen konkreter werden. Ich frage mich und ich frage euch, ob es Sinn machen würde, in dieser Weise ganz konkret sprachlich eine Art Leitfaden der Entpathologisierung zu entwickeln. Ich glaube, egal hier in diesem Raum, es geht so schnell, dass wir anfangen, bestimmte Probleme in klinischen Begriffen zu denken. Ich bin depressiv, sagt ja fast jeder mal, oder? Also sowas. Oder? Nicht? Nur noch. Nur noch? Ja. Genau. Aber was steckt dahinter? Warum bin ich mutlos geworden? Da gibt es ja verschiedene Thesen zu dem, also ob das nicht eine gute Idee wäre, und auch vielleicht hier nochmal anzufangen, zusammenzutragen, was eine Bezugnahme auf die Momente meines Leidens an den Verhältnissen, deshalb finde ich auch Leiden in und an den Verhältnissen, fördert, wenn wir anfangen, und ich habe mit Klaus Weber überlegt, dass wir ein Buchprojekt unter dem Begriff Störungen machen, wo wir zusammentragen Denkmöglichkeiten und Sprechmöglichkeiten für Leiden in den Verhältnissen, die nicht sich auf klinische Bezüge beziehen, sondern andere Bezüge herstellen. Und ich kann jetzt aus meiner Homezone quasi ein bisschen einen Vorschlag machen, zum Beispiel bei Trauma. Warum verheilt denn bei dieser Person das Trauma nicht? Ja? Schwerst traumatisiert zum Beispiel. Was hat die denn für eine Kindheit gehabt? Oder was hat die, warum ist die nicht resilient oder hat keine Ressourcen? Weg davon, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal David Becker war. War der heute? Oder ist parallel vielleicht sogar, keine Ahnung. Da war ich schon. Genau. Dass man also, dass es da eine Möglichkeit gibt, zu sagen, ich denke das nicht so Trauma, sondern das hat damit zu tun, wie ich nach einer Situation, die ich absolut nicht bewältigen konnte, weil ich sie als Menschen unmöglich nie mir vorstellen konnte, also zum Beispiel das Beispiel Vergewaltigung, was danach passiert in meiner Lebensführung. David Becker hat dieses Beispiel, wie begegnet mir der Arzt? Wie begegnen mir meine Angehörigen? Wie begegnet mir das Umfeld? Und da ich mit traumatisierten Menschen aufgrund, also Frauen, die sexuelle Gewalt überlebt haben, arbeite, merke ich, es ist natürlich schon auch ihre Geschichte und ihre Selbstkonzepte, aber viel mehr retraumatisierend ist die Begegnung. Bei Flüchtlingen ist es ja viel diskutiert worden. Aber auch bei Frauen, die sexuelle Gewalt und eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, wird das ganz viel ausgeblendet, was passiert eigentlich nach dem Trauma. Dann wird es viel mehr eine Frage der Lebensführung, und was passiert, des sozialen Umgangs und der gesellschaftlichen Idee von Trauma und von Wahrnehmung, als etwas, was zum Beispiel alleine in der Kindheit oder in der Widerstandskraft der Person liegt. Ja, ist das ein Beispiel, was, das wäre ein Beispiel für das anders zu denken und das mal zusammenzutragen für, also meine Idee war, diese ganzen Störungsbilder zu nehmen, und ausgehend von diesen Störungsbildern zu gucken, welche Alternativen können wir dazu denken. Damit wäre zum einen die individuelle Leidensgeschichte nicht einfach ausradiert, es wäre nicht einfach eine politische Kampfansage, sondern es würde eine Sprache versuchen, die das übersetzt, um psychisches Leiden als Teil der Verhältnisse zu denken. Also der Begriff dafür ist, Trauma ist ein Prozess, es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern es ist ein Prozess, der passiert, wenn mir das passiert ist. Können Sie das als und also einen Perspektivwechsel, ist es für Sie so erstmal nachvollziehbar? Bei Depressionen beobachte ich mich immer selber, wenn ich irgendwie in unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen bin und fast krank werde daran, was passiert eigentlich? Und ich habe das Gefühl, es wird ja auch so diskutiert, Charlotte Jörg diskutiert, es ist auch eine Art Widerstand in den Verhältnissen, ein Streik. Ja. Fangen wir mal an, Depression als einen Streik zu denken und versuchen zu gucken, was bestreite ich eigentlich gerade? zum Beispiel die Möglichkeiten meiner Handlungsfähigkeit, der Erweiterung, die ich gerade nicht sehe, aber auch meinen Job nicht verlassen zu können, weil es eine strukturelle Erwerbslosigkeit gibt und ich eigentlich nicht weiß, was passiert dann, und Hartz IV ist mir noch keine ausreichende Perspektive. Ja? So was zum Beispiel. Oder als eine Krankheit der Eindimensionalität. Ich sitze den ganzen Tag und gucke in die Glotze, in den Bildschirm. Ja? Und es gehen viele Dimensionen meines Lebens verloren. Also in diese Richtung, und da würde ich jetzt gerne einfach mit Ihnen Sachen zusammentragen. Jetzt komme ich so ein Stückchen zu meinem Buzzle-Ende. Kann man von, als Frage an Sie, kann man ausgehen von den Störungsbildern, wie wir sie in den Köpfen haben, wie sie auch die, die betroffen sind, von Leiden in den Verhältnissen selber viel in den Köpfen haben? Kann man ausgehen von einer anderen Versprachlichung, die ja nicht nur Sprache ist, sondern andere Bezüge herstellt, nämlich Bezüge zu gesellschaftlichen Verhältnissen, ohne das individuelle Leiden komplett irgendwie zu ignorieren? Ich kann ja nicht sagen, zu einer in einer Beratungsstelle, die schwere Gewalt überlebt hat, komm, wir gehen auf die Straße und machen eine Demo gegen Gewalt. Da würde ja auch eine Verbindung fehlen. Kann man ausgehen davon, eine andere Form, wir hier alle, die wir hier sitzen, von intersubjektiver Verständigung über Leiden an den Verhältnissen anfangen und einfach auch alternative Denkmöglichkeiten ein Stück weit eröffnen, um aus diesem Gewohnheitsdenken des Klinischen, womit dann gleich auch wieder die Medikalisierung, die Psychotherapeutisierung und so weiter verbunden ist, rauszukommen und überhaupt erstmal Denkmöglichkeiten zu schaffen. Also das wäre so eine Hoffnung von mir, sowas zusammenzutragen und überhaupt erstmal anzufangen, wie man das alternativ denken und versprachlichen könnte. Ich weiß nicht, es gab ja eben das Projekt, die Veranstaltung zur Sucht, Verständigung über Selbstverständigung über Drogenkonsum. Ne? War da jemand von Ihnen? Weil die versuchen sowas ja auch in einem forschenden Verhältnis zu machen. Ne? Genau, da gibt es ja auch Beispiele. Aber das wäre jetzt erstmal, soweit ich höre, jetzt erstmal drauf gemacht und frage Sie einfach für Anregungen, Anmerkungen, Kritik, Diskussion und ja. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar vielleicht wäre das klar, ich bin jetzt Psychologe. Was meinen Sie eigentlich genau mit Depressionen? Also ich glaube, Ehrenberg hat zum Beispiel, das haben Sie aber auch durchaus klar gemacht, durchaus auch so eine Art von Verschiebung auch ausgemacht. Also auf einmal sozusagen werden gewisse Zustände, die ich auch selbst als solches empfinden kann, also zum Beispiel Melancholie, auf einmal eben zu Depressionen. Das ist sozusagen ein Akt der Pathologisierung. Soweit ich weiß, wird da zum Beispiel auch verschieden zwischen der klinischen Depression und Depression als eine Art von Gemütszustand. Und ist sozusagen da schon das Problem, ist überhaupt diese Mittel der Depression so stark auszuweiten. Also sozusagen dieses Ich bin depressiv, beschreibt der Mitarbeiter nicht mehr nur das, was sozusagen als klinische Depression beschrieben werden kann, sondern eben tatsächlich auch einfach schlichtweg Gemütszustände, die vielleicht vorher eben mit Melancholie in Verbindung gebracht wurden. Ich sage meistens, also ich verweise eben auf, große Dichter und Denker ja früher haben sozusagen große melancholische Stimmung, die man vielleicht heute als Depression diagnostizieren würde. Dort sind ihre Werke und Gedichte geschrieben, nur sozusagen damals nicht von Depression gesprochen, also einmal sprechen wir also von Depression. Und ich frage mich, was für einen Begriff von Depression, den Sie ja sozusagen, den man eigentlich gleichzeitig sozusagen in Frage stellen müsste als Begriff. Genau. Wenn man ja sonst die Pathologisierung mit reinzieht. Also welchen Begriff haben wir das selbst? Genau, ich würde sagen, es ist ein psychiatrischer Begriff, da gibt es gar keinen, nichts, ja, gar keinen hin und her. Es gibt historische Untersuchungen, wie kommt es überhaupt zu der Bedeutung dieser psychiatrischen Diagnosesprache, auch beim Thema Depression. Und ich glaube, es geht weniger, es gibt ja auch eine Veranstaltung, was ist die Ursache von Depression? Und ich glaube, es ist die Frage, wie denken wir Probleme? Wir denken sie zum Beispiel in einem klinisch-psychiatrischen Begriff. Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer. Das heißt, es ist weniger, würde ich sagen, die Frage nach der Substanz, was ist denn nun eigentlich Depression und wo hört sie auf? Sondern in welcher Form wird gesellschaftlich ein Problem benannt? Und ich glaube, deshalb ist es auch wirklich eine Frage, finden Sie, das ist eigentlich ein gutes Projekt, auszugehen. Ich glaube nicht, dass wir können das kritisieren und so weiter, aber unsere Denkform ist das ganz schnell. Es ist doch auch was im Gehirn, da gibt es doch diese ne, Transmitter hin und her. Und dann wird es ganz schnell als was klinisch-psychiatrisches abgebildet. Und meine Idee war jetzt, mit so einem Projekt, wo man verschiedene Sachen zusammenträgt, zu sagen, ich gehe mal aus davon und zeige, was exemplarisch nur, ja, was für Denkmöglichkeiten und andere Bezüge gibt es zum Beispiel für Menschen, die in diesen Verhältnissen ganz zu Recht in die Krise geraten. Also weniger das Inhaltliche, was meine ich genau mit Depression, sondern die Form des Denkens über Probleme. Und da ein Schritt, na, wie nennt man das, wie so ein Trimmlichtpfad, ja? Ein Trimmlichtpfad, wie könnte man da Sachen anders denken? Also nur, das kann man natürlich nur exemplarisch, weil jeder Mensch, der in die Krise gerät, hat ihre eigenen Gründe dafür. Das wäre ja nicht verallgemeinerbar. Aber es gibt bestimmte Begründungsmuster, wo ähnliche Krisenanlässe sind. Ja, warum ich mit meiner Handlungsfähigkeit in die Krise gerate. Ist es so? Soweit? Ja. Ja. Nee, wollten Sie noch was? Nee, ich schließe das mal so. Vielleicht passt mal. Okay. Ja. Ich finde das total spannend, was Sie machen. Ich mache so ein bisschen was Ähnliches in meiner Diplomarbeit gerade. Also eigentlich fast genau dasselbe. Dann kann ich jetzt gehen. Ich habe hier einen Kollegen bei dem Text vor ein paar Tagen gefilmt und dachte, ey, ist total gemein, das ist doch meins. Aber eigentlich ist es. Eigentlich war es Ihre Diplomarbeit. Habe ich abgeschrieben, tut mir leid. Mir geht es hauptsächlich um Traumatisierung, weil es da, glaube ich, relativ einfach ist, weil es also selbst in einer diagnostischen Kategorie einen Bezug zu einer gesellschaftlichen Verursachung drin ist. Und ich hatte eigentlich auch genau dieselbe Idee, also am Anfang, man müsste irgendwie andere Sprache finden und habe dann geschaut, was in der linksradikalen Szene passiert. Und da gibt es halt zum einen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung innerhalb von Szenen zusammenhängt, wo man nicht das Problem hat, irgendwie mit Therapeuten oder Institutionen zu tun zu haben, die einem sozusagen abfallen, in diesen Kategorien zu denken. Da wird über Definitionsmacht gestritten. Das heißt, wenn es nur zu einem sexuellen Übergriff kommt, dann wird versucht innerhalb, also genau dieser Moment, dass das drüber sprechen halt eigentlich nicht geht und das zu benennen eigentlich nicht geht, halt versucht durchzusetzen mit einer ziemlich dogmatischen Festsetzung, dass man der Betroffenen auf jeden Fall glauben muss. Was nicht also es hat absolut seine Probleme, es führt auch relativ oft zu heftigem Streit, da ist zum Teil auch notwendig. Aber dass ich daran eigentlich spannend finde, dass man in dem Moment halt über Macht redet, was finde ich der zentrale, also die zentrale gesellschaftliche Bedeutung von Traumatisierung ist. Das Problem, was dabei dann entsteht, ist, dass das zwar für den Umgang das sozusagen durchzusetzen total gut ist, aber so diese innerpsychische Ebene bleibt davon halt relativ unberührt. Und das ist dann genau der Moment, wo man wieder anfängt, über Traumatisierung zu reden und den Betroffenen zu sagen, man macht eine Therapie und dann über die Ebene kommt es dann genau da wieder rein. Und also ich finde, wenn man, das ist schon total richtig, dass man andere Worte finden muss, um darüber zu reden, und aber über diese gesellschaftliche Bedingung verliert man dann halt ganz oft diese innerpsychische Ebene und es gibt ja ein Leiden von den Betroffenen, dem man auch nicht so einfach umgehen kann, was auch nicht so einfach mit dem, was man so kann, erlebbar oder bewältigbar ist. Und ich glaube, man braucht dann halt tatsächlich auch einen Begriff, der das anders fassen kann. Und wie man das dann macht, ohne zu pathologisieren, wenn es tatsächlich Sachen sind, die mir selber unverständlich und fremd sind und die ja auch nicht schön, denn es ist ja ein Leiden, also es ist ja ein Leidensdruck und daher kommt dann, glaube ich, auch die Bereitschaft zu sagen, hey, also jetzt nicht bei Traumatisierung, aber bei anderen Sachen, wenn ich Medizin gegen den Schmerz kriegen soll, warum soll ich sie nicht nehmen, wenn es dann erstmal hilft, wenn es mir dann besser geht, wenn ich vielleicht danach auch die Power habe, mich gegen das, was es verursacht hat, zur Wehr zu setzen, weil ich wieder ein funktionsfähiger oder ein handlungsfähiger Mensch bin. Das, genau, es soll auch niemand verurteilen, diesen Weg zu gehen, null, ne, gar nicht. Aber dass die Bezüge immer so sehr in diese Richtung, also und es ist, nein, nochmal anders gesprochen, ich mache auch Psychotherapien und es ist ja nicht so, dass da die Bezüge zur Lebensführung hergestellt werden in der Regel. Und es ist ja auch zum Beispiel, wenn es um Gänge zum Gutachter geht, wo auch eine Begleitung, wird das ja gar nicht finanziert. Das heißt, die Bezüge zu Fragen von Lebensführung werden ja, auch die nochmal zu betrachten, wie die im Rahmen von therapeutischen Sachen hergestellt werden oder auch nicht. Oder wie sie eben wieder nicht hergestellt werden. Ist das so als Beispiel? Also Lebensführung heißt zum Beispiel, in die Krise zu kommen, weil ich mein Krankentagegeld läuft aus und ich muss jetzt die dritte Begutachtung damit ergehen lassen. Und ich muss schon wieder mich der Frage stellen, jetzt bei dem Thema Trauma, wird meine Wahrnehmung ernst genommen oder wird sie es nicht? Also solche Fragen zu stellen und einzubeziehen. Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich genau an dem Punkt denke, das, was kritische Psychologie eigentlich machen müsste, ist nur an dem Punkt sozusagen zu versuchen, diese innerpsychische Ebene, und ne, dann ist es halt nicht nur ein Problem von Sprache. Sprache ist wichtig, um die Aufmerksamkeit und Willen zu lenken, aber ne, an der Stelle ist es dann halt auch eine Frage, was mache ich denn damit, wenn mein Alltags-, also ne, wenn normales Alltagsverständnis streikt, und halt ne, dann zu versuchen, dafür irgendwie, vielleicht nicht Behandlung, dann denkt man schon wieder an den klinischen Diskurs, aber dafür die Weltlebensmöglichkeiten aufzuzeigen. Das ganz große Problem ist halt, dass die kritische Psychologie genau da aufhört und es eigentlich nichts Ausgearbeitetes gibt und auch die kritische Psychologie an dem Moment einfach nicht weiter weiß, was ich ziemlich fatal finde. Aber darum geht es ja, da weiterzugehen. Ja. Und Sprache auch im Sinne von orientiert das Bewusstsein, ne? Wie orientiert? Also Sprache ist ja was ganz Materielles, was richtig heftig Materielles sozusagen. Wie orientiere ich mein Bewusstsein? Das war so ein Stück mal Materialanalysenversuch, zu sagen, worauf orientiert es und worauf, wo orientiert es weg? Also was wird entnannt und was wird benannt und wie wird es gewichtet? Das ist so eine schöne Dorothy Smith Untersuchung, eine kanadische Soziologin, die sagt, Sprache ist eben nicht nur Sprache, sondern sie organisiert unser Bewusstsein. Und deshalb ist es keine Sprache im engen Sinne, sondern eine Wiese ist unser Bewusstsein organisiert, wenn wir anfangen zu leiden an den Verhältnissen und denken, scheiße, jetzt habe ich das raus. Ja? So. Ich dachte doch, ich komme durch, zum Beispiel. Und dann gucken wir auf den Depressionsleitfaden und sehen, dass, ja, alles erfüllt. Nein, das ist jetzt auch, also so, deshalb dieses, finde ich gut den Hinweis, es ist nicht nur einfach eine Sprachsache. Das sind materielle Bedingungen und auch die Möglichkeiten, darüber zu sprechen und das so zu arbeiten, sind natürlich begrenzt. Es gab total viele Rückmeldungen, ich bin ja so ein bisschen überfordert mit den Reihenfolgen da. Nee, Sie? Okay. Ja, ich wollte nochmal auf die, Sie hatten was von Begriffen gesagt, wie Depression und so weiter. Für mich stellt sich ja immer die Frage, wie sollen wir, wenn wir von der Hochschule aus dieses Denken erhalten, wir müssen Begriffen lernen, wir müssen Theorien. Ja. Und wo ich Brands auch kritisiere, es werden uns nicht beigebracht, wie wir Zusammenhänge verstehen. Auch wenn man sich das Bachelor-System oder allgemein das System anguckt, es geht ja genau um diese Leistungsgedanken. Ja. Und da frage ich mich, warum wird bei den Menschen, die eigentlich das durchschauen sollten, warum wird da nicht mehr, quasi, warum wird da nicht mehr entgegengehalten? Warum wird da nicht mehr getan, damit das anders läuft? Und deswegen denke ich, glaube ich, es ist ganz schwierig, sich auf einmal von 0 auf 100 jetzt quasi von diesen Griffen in Anführungsstrichen zu verabschieden und da mal in die Zwischenräume zu gucken. Und, deswegen habe ich gerade gemerkt, dass mir das gar nicht so leicht fällt, weil man natürlich mit den Kategorien, man braucht diese Begriffe irgendwie, wieder sucht nach Begriffen, dass das unglaublich schwer fällt, weil uns das in keiner Form durch beigebracht wird. Ich glaube, es ist was zu erarbeiten. Ja. Und einfach, zum Beispiel, Trauma jetzt wirklich radikal als Prozess zu sehen und nicht als, da ist einmal was passiert, singulär und jetzt liegt es an der Person, wie cool geht die damit um oder nicht, sondern das ist ein Prozess, das geht da eigentlich noch ab. Ja, ja, das sieht man ja auch in der Arbeit. Ja. Also wenn man das beobachtet, wie gearbeitet wird mit Trauma, mit Patienten und so weiter. Das ist ja immer so gewisse Kategorien, die werden ja auch schon so einsortiert in der Psychiatrie. Die haben Trauma, die kommen auf Station 17, die anderen haben das. Und dadurch, und diese Prozesse sind dann ja immer vollkommen voneinander getrennt. Ja. Und dadurch kommt das gar nicht zustande, dass das irgendwie dann mal wirklich im Prozess gesehen wird. Ja. In so einem groben Zusammenhang dieser Idee, mit dieser Idee von wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert, beziehungsweise vielleicht etwas schräg, aber so im Groben die Idee vom damals sozialistischen Patientenkollektiv, sozusagen die Krankheit zur Waffe zu machen, weil sie ja auch von Streik gesprochen haben, im Sinne von, dass Depression bedeutet nicht, ich kann nur nicht mehr, sondern ich will auch gar nicht. Das wäre auch so ein Teil, überhaupt zusammenzudrängen, es gibt ja andere Ansätze. Es ist ja nicht nur, dass ich jetzt hier stehe und auf die Idee komme, es gibt wir müssen jetzt mal anders denken, sondern was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, von einem Reinhard Lütjen, Psychosen verstehen, ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, einfach der trägt subjektorientierte Ansätze, also wo Subjekt ernst genommen wird und nicht entsubjektiviert wird, zu Psychosen zusammen. Und da gibt es einiges, was man, aber man muss es stärker machen. Es ist genau wie Sie sagen, was wir werden behindert. Wie kann man überhaupt subjektorientiert verstehen? Das ist nicht leicht, das hat auch viele Konflikte. Gerade bei Psychosen, die ja sozusagen als ein Moment haben, dass der Einblick in die Gründe verstellt ist. Also, das ist, und da hat er, das kann ich empfehlen, das ist echt toll, Psychosen verstehen, wer in diesem Bereich arbeitet und weiterdenken will, diese Momente nochmal, das nochmal anders anzugucken und was für Instrumente, was für Theorien gibt es zu diesen alternativen Denkweisen. Sie wollten, ne? Ja, ich frage mich mal gerade, ob dieses Umbenennen nicht auch dazu führt, dass man neue Implikationen schafft, die man eigentlich auch gar nicht will. Also dieses Beispiel Depressionen als Streik zu deuten, also da frage ich mich gerade, Streik sagt ja, dass was gewollt ist. Also ich trete freiwillig in Streik. Also jetzt würde ich die Frage stellen, inwiefern ich freiwillig in eine Depression trete. Nee, also, das stimmt natürlich so nicht. Ja. Das stimmt. Sie haben recht, Mann. Ja. Ja, aber also wenn ich meine Arbeit niederlege, dann ist es ja freiwillig. Selbstgewählt und kollektiv auch. Und ich kann die Arbeit wieder aufnehmen. Ja, dann klar. Es sind ja auch nur Vorschläge überhaupt. Es ist ja ein unbewusster Streik auf eine Weise vielleicht. Ja? Und es ist ja auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt der tolle Begriff dafür, sondern wie kann man das überhaupt in gesellschaftliche Verhältnisse rückdeuten? Ist das nicht wasserdicht? Ja? Das heißt ja nicht, ab jetzt nennen wir Depression nur noch Streik. Das war nicht mein Vorschlag. Ich weiß nicht. Ich wollte auch das Einzige, was der junge Mann, weil die T-Shirt gesagt hat, der hat halt über diese Bachelor-Ausbildung und über dieses, was er lernt, kategorisieren, hier, Stempel da, Etikett hier, alles klar. Checkliste, 5 Punkte erfüllt, weiß ich, Borderline, Narzisst, depressiv. Und das, was Sie auch gesagt haben, mit diesem Begegnungsproblem im Außen, also wenn ich diese Probleme, weiß ich, ich bin jetzt eine Borderline-Patientin und ich habe solche Probleme, mit wem kann ich denn bereden? Also wer ist denn da, also wie wird denn da auch mit mir umgegangen? Da fühle ich mich ja auch vielleicht als Fremdobjekt oder irgendwie die Leute. Also denke vielleicht tatsächlich auch in diesen Kategorien, gegen mich selbst diese Kategorie oder weiß ich, mir geht es nicht gut, ich fühle mich hilflos, warum auch immer, denn ich bin depressiv, okay, ich suche mir einen Therapeuten oder keine Ahnung, ich mache jetzt eine Therapie und genau diese Pathologisierung in der Gesellschaft und ich denke, dass es da vielleicht auch so, zu wem kommen denn die Leute, die kommen doch letztlich zu Psychologen, Psychotherapeuten, also das ist ja, also ich sehe da schon auch so einen Kreislauf irgendwie. Mhm. Ja. Kann das so stehen bleiben, ne? Ja. Ich würde anschließen, also erstmal würde ich die Kategorien gar nicht komplett ablehnen, sondern eher den Gebrauch. Ich finde, wenn ich mit Kollegen drüber rede oder wenn ich gleich irgendwie kurz was erzähle, und das mit einer Diagnose zusammenfasse, dann brauche ich nicht erzählen, okay, der liegt den ganzen Tag nur im Bett, fühlt sich die ganze Zeit traurig und so weiter. Dann ist es einfacher, irgendwie zu sagen, okay, depressiv, dann hat jeder ungefähr eine Vorstellung. Natürlich muss man dann nochmal näher reingehen. Aber ich finde, der Gebrauch dieser Kategorien ist halt problematisch. Dass, also ich würde den deskriptiven Gebrauch durchaus, finde ich, sinnvoll. Aber das Problem ist meines Erachtens, dass es der kausal gebraucht wird. Also dass Leute ihr Erleben mit dieser Diagnose begründen. Also nicht, also ich bin traurig, weil ich eine Depression habe, dass halt diese Depression eine Beschreibung dieses Traurigseins sein kann, aber keine Erklärung dafür. Und dann würde ich, was Sprache angeht, gucken. Wer ist das Subjekt, wer ist das Objekt? Ich finde, eine Depression bekommen, da klingt es so, als ob es so über mich kommt und ich dem ausgeliefert bin. Und das kommt ja auch daran, dass sich ja die Psychotherapie an dem medizinischen Bereich angedockt hat, sich da anbiedert mit den Ärzten und einfach dieser Krankheitsbegriff problematisch ist, wo das so gefasst wird, dass das Subjekt steht da, oder es ist nicht mal ein Subjekt, es ist einfach nur ein Objekt, mit dem passiert irgendwas, es wird depressiv. Gleichzeitig finde ich aber auch problematisch, dass Subjekt nur als, also du hattest vorhin gesagt, in die Psychose gehen, das ist ja auch sehr verbreitet. Das finde ich ist aber auch schon wieder zu aktiv. Das klingt so, als ob der die Person eine Wahl hätte. Und ich finde halt, zwischen diesen Dimensionen muss sich die Sprache irgendwie aufbauen. Also einfach, dass die gesellschaftliche Vermitteltheit darin gefasst ist, dass Gründe, also die Begründetheit der Handlung, sowohl Depression wie auch Psychose, kann begründet oder ist begründet, dass das gefasst wird mit der subjektiven Bedeutung und der gesellschaftlichen Vermitteltheit. Und dass es nicht auf einen der beiden Pole stehen werden darf. Ja, und die Frage ist aber, das zu üben und da Material zu schaffen, wie das geht. Also ich, genau, das muss man weiterdenken, aber zum Beispiel, ich gehe damit so um, dass ich sage, meine Klientin mit der Schizophrenie-Diagnose, damit Leute irgendwie eine Vorstellung bekommen, okay, so einen groben Eindruck, was ist der Problembereich, welches Thema ist angesagt. Und gleichzeitig, ja, aber es ist halt auch noch nicht zu Ende gedacht, weil da ja auch nicht die gesellschaftliche Vermitteltheit drin ist. Dazu noch irgendwie untereinander Kommentare oder Sie? Ja, ich wollte einwerfen, das ist ja auch so ein philosophisches Problem, dass im Endeffekt ist Sprache ein Werkzeug, was wir brauchen, um zu kommunizieren. Und wir können, also es geht halt, ich glaube, es ist jedes Mal wichtig, dass man sich jedes Mal Gedanken macht um die Sprache, die man benutzt und dass man nicht an festen Begriffen dann einfach scheitert. Man braucht feste Begriffe zur Kommunikation und sie jedes Mal neu zu überprüfen. Das ist doch eigentlich eine ständige Aufgabe. Also, dass das überhaupt ein Problem darstellen darf, finde ich ein bisschen schwierig. Es gibt halt hegemoniale Klassifikationsschemata. Ja, aber ist es nicht immer eine Aufgabe, also ja, offen zu sein und ja, wenn man arbeitet, sowieso bei der Arbeit zu sein? Und, aber das wird ja durch dieses medizinische Krankheitsverständnis völlig absurd geführt. Du bist ja dadurch wieder offen und du hast diese Krankheitsvorstellung, Depression ist eine Krankheit, da spinnen die Neurotransmitter und da hast du ja schon ganz viel drin. Und damit bist du nicht mehr offen, du begegnest den Klienten nicht mehr offen, sondern du hast ganz krasse Hypothesen, die du jahrelang eindoktriniert bekommen hast. Und dann ist es für dich deine Realität, wie du den Klienten überstülpst. Ja, aber ja. Dazu? Ja, ich hatte nur kurz, dass du den spannenden Begriff sogar benutzt hast, mit Patienten mit der Diagnose Depression. Es ist halt irgendwie spannend, wer benutzt welche quasi Wortwahl. Du als quasi Psychologin kannst das benutzen, aber das reproduziert, wenn das in einem gesellschaftlichen Kontext Diagnose sich halt weiter festsetzt als Sprachgebrauch, reproduziert das auch schon wieder so eine Hierarchie von wer bestimmt, was es ist, und es kommt aus der Medizin. Und die Medizin, das hatten wir jetzt gerade mit Beispielen ganz am Anfang, mit Technokratie und all so etwas. Das ist halt ein Element aus einer Struktur, die ich eigentlich hinterfragen möchte, aus dem Blickwinkel, was definiert wer und wer wird wohin geschickt. Und deswegen finde ich das mit der Diagnose sehr, sehr störrig, weil so im gesellschaftlichen Sprachgebrauch ist das schon wieder so ein, okay, die Medizin entscheidet oder sonst was, also es steht irgendwie was drüber. Und ich finde es sehr spannend, dass vielleicht einfach auch verschiedene, also für die Gruppen verschiedene, quasi Begriffe zu etablieren. Das wäre wie so ein Probedenken. Ja? Ich habe es mir so überlegt, wieso könnte man das Probe anders denken und Beispiele dafür haben. Ja? Du wolltest es schon länger. Und ich denke, ein Ansatz, mit der Sache umzugehen, ist, also es ist jetzt keine neue Idee, nicht von Patienten, sondern von Klienten zu reden und die Definition des Anliegens auch beim Klienten eben zu lassen und nicht schon von vornherein von Patienten zu sprechen, die ja pathologisiert sind durch den Gebrauch dieses Begriffs. Warum reden wir nicht von Menschen? Ein Mensch hat vielleicht nicht unbedingt ein Anliegen, weshalb er zu jemand anderem geht. Ja, sie. Wir bewegen uns in einem professionellen Kontext. Viele Wortmeldungen. Ja. Zurückkommen auf Trauma. Trauma ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Also auch. Und, ja, also sehr sehr große Bögen habe ich hier geschossen. Ja? Tschüss, mein Sohn. Auch Erinnerung für den 50er Kompanieren von Gernicke sind bei dem Punkt Erinnerungsarbeit gestoßen. Also was heißt Erinnern? Und bei Erinnern ist es eigentlich so, dass man sehr schnell, wenn man erfolgreich sein will, sagt, ich habe das verarbeitet. Wenn man das verarbeitet hat, hat man sozusagen abgehakt und weggelegt. Mhm. Wenn man aber genauer will, dann ist Erinnerung ein permanenter Prozess, wo es nicht darum geht, was war wirklich, sondern in welchem Zusammenhang steht das zu meiner jeweiligen Lebenssituation. Mhm. Und wenn meine jeweilige Lebenssituation morgen eine andere ist, hat der Stellenwert desjenigen, was erinnert wird, wieder einen anderen. Ich soll sozusagen auf die Zukunft geregelt. Das heißt, die Zumutung, ich habe was verarbeitet, ist eigentlich ein Abhaken von einem Potenzial und Möglichkeiten. Und wenn man stattdessen sagt, es ist ein permanenter Bearbeitungsprozess, der jeweils immer mich veranlasst, aufgrund von bestimmten Zukunftsbedürfnissen in die Vergangenheit zu gucken und jedes Mal wieder zu einem anderen Bild zu kommen, dann ist das, was Erinnerungsarbeit ist, ein Ausdruck und ein Abdruck dessen, was ich momentan in der Gegenwart zur Verfügung habe und wohin ich gehen will. Insofern ist Erinnern ein permanenter Prozess und wir tendieren natürlich dazu, unter neoliberalen, kurzlebigen Verhältnissen einfach abzuhaken sein. Erledigt. Geschichte erledigt. Das, was war, erledigt. Und die Zukunft. Und wir haben keine Zukunft ohne unser Gewordensein. Ich habe jetzt einen ganz anderen Punkt, das ist nicht dazu direkt. Von der Ausgangsfrage, die Sie gestellt haben, bevor Sie die Diskussion eröffnet haben. Also es ging um die Versprachlichung und andere Formen, also Möglichkeiten, das subjektive Leiden an den Verhältnissen zu versprachlichen. Ich frage mich, ob es vielleicht möglich wäre, solche sprachlichen Kategorien des Leidens an den Verhältnissen aufzumachen. Mhm. Also mit einer gewissen Analogie zu diesen Diagnoseschlüsseln, wo es ja auch bestimmte Symptomgruppen beschrieben sind und mit Namen, Bezeichnungen versehen werden, wie beispielsweise Depression, und dass man Kategorien dieser Leidensformen aufmachen kann. Ich habe noch keine Vorstellung, wie das gehen kann, Leiden an so und dann andere Formen. Und da gibt es auch immer so offene Restkategorien, wenn das, das, was man in der klinischen Praxis sieht, nicht in diese Kategorien passt. So Punkt 8 im ICD-10 zum Beispiel. Ja, das war die Idee. So, und dann in Verbindung mit den Reaktionen der Menschen darauf, also Leiden an den Verhältnissen so und so und dann die mit der Reaktion sowieso, also jemand, die Konstellation ist so, also mit Erwerbslosigkeit und so und jemand reagiert mit niedergeschlagener Mutlosigkeit und so weiter. Haben Sie eine Idee, wie ich das meine? Das wäre dann zwar so ein Bedingungszusammenhang, aber es wäre nochmal andere Begriffe zu finden, wie so eine Art, ich habe es jetzt wie so ein Glossar verstanden. Ja, also so eine kleine Analogie zu diesen Diagnosemanualen, aber mit bestimmten Konstellationen der Verhältnisse. Genau. Das ist eben die Frage, genau. Ich finde, die Frage ist wirklich offen, ja, mir ist sie offen. Ist es gut, auszugehen von den Kategorien und dann eine Analogie zu machen, zum Beispiel, oder wie Sie das sagen? Aber ich finde, es reicht eben auch nicht aus, das grundsätzlich zurückzuweisen, weil es so eine bestimmte Denkform ist. Ja. Das war so. Deshalb wäre das ein Vorschlag. Ja. Sie wollten und Sie schon länger dahinter auch, ne? Ja, bitte. Sie. Ja, ich wollte mich mit Freunden und anderen anschließen, dass ich glaube auch nicht finde, dass es relevant ist, dass wir einen neuen Begriff finden, sondern der Diskussionsbegriff ist ja erstmal ein deskriptiver. Da stecken natürlich ideologische Modelle drin, nicht der dominante medizinische Diskurs, aber es ist ja auch nur einer von vielen. Das Problem mit den Diagnosemanualen ist ja, dass wir eigentlich keine Ideologie haben und deshalb ist der Depressionsbegriff ja auch schwammig. Ich denke, es würde darum gehen, verschiedene Begründungsmuster herauszuarbeiten. Man könnte ja bei den Symptomen sozusagen anfangen mit der Depression, die ja, wie Ehrenberg beschrieben hat, extrem heterogen sind, die Erscheinungsformen von Depressionen. Also man kann natürlich auch gar kein einheitliches Bild, Störungsbild, wie auch immer man es nennen will. Also das heißt, die Aufgabe wäre eigentlich, verschiedene Begründungsmuster als subjektive Ideologiemodelle zu entwickeln für das, was wir gesellschaftlich Depressionen nennen. Aber zur Verständigung finde ich es auch erstmal unproblematisch von Depressionen zu sprechen, aber dann wird es darum gehen, genau, die Begründung, das zu entwickeln. Das finde ich das Zentrale und jetzt nicht so einen Begriff zu verdammen oder so. Okay, Stellungnahme? Wollten auch schon länger? Ja, also genau bei diesen psychiatrischen Diagnosekategorien ist da auch einzubeziehen, oder gibt es denn als einen Standpunkt, die zu sehen von denen, sagen, dass die entwickelt sind von oder sich weiterentwickelt haben von den Medikamenten, die zur Verfügung standen. Das heißt, dass Depression nicht als Diagnose denkbar ist ohne ein Antidepressivum oder ADHS nicht ohne Ritalin. Das heißt sozusagen, dass diese Begriffe von der Pharmaindustrie sozusagen für ihre Substanzen hergestellte Kategorien sind, die davon nicht trennbar sind oder sowas wie, da gibt es ja auch so neu designte zu den verschiedenen SSRI, sowas wie soziale Phobie oder generalisierte Angststörung, die dann im Laufe der verschiedenen Generationen dieser ICD-10 und DSM-4 und 3 und 4 und so dazugekommen sind als zu einem bestimmten Medikament passende Diagnose. Also von daher, das ist auch nochmal, was es nochmal schwieriger macht, mit diesen Begriffen umzugehen. Ja. Oder dass zum Beispiel die Hamilton-Depressionsskala für die Bewertung von Antidepressiva entwickelt worden ist, sozusagen in der Pharmastudie. Ganz viele Begriffe nur im Zusammenhang mit diesem Verkauf zu sehen sind. Das würde für eine Problematisierung sprechen. Ja. Dass irgendwie eine Depression damit entstanden ist, wenn es Antidepressivum wird. Genau, oder? Also ganz kurz geschlossen. Ja, genau, vermeintlich. Ja? Und vielleicht als Kritik an den ethologischen Modellen, also wenn man die Position jetzt mal ethologisch fasst, das ist immer ein Problem, dass man dadurch manchmal auch, also dass man dadurch ein Stigma schafft und auch eine gewisse, also durch diese Etikettierung depressiv erst eine gewisse Karriere irgendwie auch erzeugt damit. Also, es gibt halt Untersuchungen, die zeigen, dass wirklich Langzeitdepressive oder also Langzeitpathologisierte sich dann erst recht in diesen Definitionsräumen so begeben, wie sie etikettiert werden müssen, unter dem, was man versteht. Also umso mehr die sich selber damit beschäftigen, auch durch Gesprächstherapie und so weiter, umso stärker erzeugen sie Teil auch für ihr Leben, für ihre Begründungsmuster, diese Verhaltensweisen, die damit also das ist zum Beispiel ein ganz großer Kritikpunkt und der ökologische Modell, dass dadurch Leute auch in Abhängigkeit gehalten werden, wenn sie es nicht schaffen, daraus, also emanzipatorisch herauszutreten und zu sagen, dass sie zum Beispiel diese Fragen zu stellen, wann leide ich denn, wann streike ich denn, sondern nur sagen, also sie gehen dann zum Beispiel in die Begründung, ich fühle mich motivationsschwach während der Situation oder so und halten dadurch auch Sachen aufrecht oder so oder bleiben halt dann immer in diesen Schleifen, sprachlichen Schleifen. Das ist irgendwie ganz wichtig, dass man da herausbricht und auch sieht, dass das irgendwie ein Labeling ist. Also ein richtiges, also ja, ein Stigma, dass ein Mann hat, woraus man auch nicht mehr herauskommen kann oder so. Und diese mitunter subjektiven Ethologien verschlimmern das vielleicht immer. Das wäre jetzt noch übersetzt, das wäre ein Abbruch. Eine Diagnose wäre ein Abbruch der Selbstverständigung über die Gründe und auch der sozialen Verständigung über die Gründe. Kritisch psychologisch gesehen wäre das ein Abbruch. Und natürlich ist das unpraktisch, ja, sich sozial selbst zu verständigen in diesen Verhältnissen, weil es nicht bezahlt und nicht vorgesehen ist, aber das würde nochmal in diese Perspektive gehen. Dass das wichtig ist, das auch zu kennzeichnen, zu sagen, wo breche ich das ab? Das wäre sozusagen Austreten aus der Verständigung über die Begründung, die natürlich nicht auf dem Tisch liegen, über die Gründe, aber das zumindest bewusster zu haben. Ne? Das wäre so Ihr Plädoyer. Du wolltest finden schon, ne? Will ich jemand hier mal kurz Wortmeldungen mit mir gucken, weil ich kriege das nicht alles. Würde das jemand machen? Ja. Super. Ich gehe jetzt aus der Verantwortung. Schön. Ich hier schon so ein bisschen Gedanken. Ich würde gerne mit dem einsteigen. Du hast vorhin Beispiele aus einer Erfahrung eingebracht. Also ich kenne es. Mich in so einer Art Depression wiederzufinden. Mutlosigkeit habe ich gesagt. Ja. Mutlosigkeit. Ja, man geht mal die Checkliste durch und stellt fest, ich erfülle das alles. Und ich denke, das kennen wir alle, das ist ganz klar. Und ich glaube, es ist was anderes. Es ist auf jeden Fall definitiv was anderes als das, worunter die Klienten, mit denen ich arbeite, leiden. Weil wir kriegen das hin, wenn es irgendwie und auch wenn es lange dauert, trotzdem aus dem Bett zu kommen, trotzdem zur Arbeit zu gehen, uns mit unseren Freunden zu treffen. Und das ist etwas, was den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, nicht mehr gelingt. Und zwar schon seit vielen Jahren nicht mehr gelingt. Und die sozusagen, wenn die versuchen, das auf den Begriff zu bringen, egal ob das jetzt irgendwie eine Depression ist oder eine Psychose, wo die Dinge machen, die sie nicht wollen oder die sie sich nicht erklären wollen oder die sie lieber nicht machen würden oder lieber nicht denken würden, dann, wenn man es versucht, auf den Begriff zu bringen, was es ist, dann ist es, also dann erscheint es als ein fehlender Zugriff auf den Willen. Also ich möchte morgens aufstehen. Ich weiß, es geht mir besser, wenn ich mich dann auf den Balkon setze. Aber das ist wie ein Magnet und der hält mich im Bett. Und vor 16 Uhr komme ich hier nicht raus aus diesem Bett. Das ist diese, also zumindest die Vorstellung, von der die Leute überzeugt sind, dass sie es nicht lösen können. Oder nur unter ganz, ganz verschiedenen Faktoren, die es dann leichter machen, es zu beeinflussen. Aber erstmal ist das die Idee von, es steht nicht in meiner Macht. Und das ist etwas, wo es sich tendenziell dem Begründungsdiskurs entzieht. Weil wir haben in der kritischen Psychologie die Vorstellung davon, ich habe eine Entscheidungsfreiheit, ich kann mich bewusst zu den Dingen verhalten, aber verhalte dich mal verdammt nochmal bewusst zu dieser Depression. Also, aber das ist doch schon eine tolle Übersetzung. Das ist doch gerade eine sehr gelungene Übersetzung, die du gemacht hast. Ja. Ich habe keinen Zugang zu meinem Willen, also ist das eine totale, und ich kann die Gründe nicht finden. Ich habe auch nicht mehr die Hoffnung, dass ich Gründe überhaupt finden könnte, weil ich kenne das jetzt schon 10 Jahre und ich weiß auch eigentlich nicht, ob es je anders war. Und wo ist der Raum, sich darüber zu verständigen, natürlich dann nur in einer Psychotherapie oder so, aber diese Räume überhaupt mal wieder so zu benennen. Ich finde, das ist eine super gelungene Übersetzung von Streik ist natürlich absolut verkürzt und platt gewesen, aber sowas dann kein Zugriff zum Beispiel zu dem Willen. Und auch nicht zu der Idee davon, dass er je wiederkommen könnte. Das ist ja das Problem. Oder eins. Genau. Also das wäre doch sowas wie eine andere Idee davon, als im ICD-10 zu gucken und runterzureiten. Wäre doch ein tolles Beispiel. Und ich würde sagen, das ist sozusagen auch die Grundlage in der, zum Beispiel in der Psychose, wenn ich bestimmte Gedanken nicht mehr stoppen kann, die immer wieder kommen. Und ich weiß vielleicht, das sind Gedanken, aber ich kriege sie nicht unter Kontrolle. Ich weiß, sie sind dumm, ich weiß, sie sind vielleicht von früher, ich weiß, ich kann mir alles Mögliche erklären und all mein gutes Wissen hilft mir nicht, weil ich habe keinen Zugriff, das zu ändern. Und ich habe keine Erklärungsmöglichkeit dazu, weil jeder sagt, Mensch, mach doch einfach. Denk doch an was anderes. Ja? Zähl bis 10. Geh von 100 rückwärts immer minus 7. Ja, und ich schaffe es trotzdem nicht. Also es ist mir dieses Entzogensein von der eigenen Kontrolle, von der Handlungsfähigkeit. Und da in der kritischen Psychologie sozusagen eine Sprache zu entwickeln für das überhaupt nicht Vorstellbare, das ist ja das, was sozusagen das Verrückte oder den Wahnsinn ausmacht, dass es für einen Menschen, der das nicht erlebt, nicht nachvollziehbar ist. Dass man denkt und sagt, Mann, dann komme ich halt morgens und hole ich aus dem Bett. Dann geht es so. Und das geht aber trotzdem nicht. Ja? Oder es geht eben nur manchmal. Und da ist also für mich weiterhin die Frage offen, kann ich das überhaupt nachvollziehen und kann ich das überhaupt sprachlich benennen, ohne eine Kategorie zum Beispiel des Unbewussten zu haben? Was ja auch in der kritischen Psychologie tendenziell möglich ist oder irgendwie zumindest da so eine Lücke vorgesehen ist, was das irgendwie möglich wäre. Oder ist dieser Wunsch sozusagen, das Unbewusste da irgendwie als Erklärung reinholen zu können, eigentlich eine Flucht, um das Unerklärliche doch wieder erklären zu können? Und die kritische Psychologie hat ja im Lebensführungskonzept von Holzkamp dieses Tacit Knowledge, also das nicht gewusste Wissen. Also das wäre vielleicht, das müsste man mal prüfen, ob das sowas wie das unbewusste kritisch-psychologische sein könnte. Weiß ich aber nicht. Wir haben auch in der GDP 8. Kapitel das Unbewusste tatsächlich. Also, aber es bleibt eben auf dem Niveau von dem mir nicht zugänglichen Wissen. Ja, genau. Und es ist jenseits von etwas Dynamischem, dass ich vielleicht den Platz im Bewusstsein verteidigt oder was auch immer da passiert. So. Erstmal kurz dazu, ich glaube, das kritisch-psychologische Bestimmung des Unbewussten ist tatsächlich nicht besonders gelungen, aber das hat schon dynamische Anteile und es wird auch sehr viel verwendet von Vorgang dritter Person, der in dem Sinne vermutlich eher sowas verwenden soll. Es passiert etwas mit mir und ich habe nicht mehr, ich habe keine Verfügung über die Sachen außerhalb in meinem Leben, sondern ich habe sogar nicht mehr die Verfügung über meine eigenen Gedanken. Das heißt, die Gedanken drängen sich mir auf. Oder das Beispiel, was der Schiri ja gerade auch gesagt hat. So. Der Punkt, dass ich irgendwie, ich will gerne auch ins Klappen. Das heißt, also ganz so schlecht finde ich den dritten Psychologie ja nicht aufgestellt, aber es ist natürlich nur an, es sind ein paar Begriffe da, an denen man weiter arbeiten kann. Und der dynamische Anteil ist auf jeden Fall da auch drin. Und der, wenn man das halt reinzieht, hat man auch nicht diesen Punkt von gesagt, die kritische Psychologie wird immer sagen, ihr bewusstes Verhalten zu, das wäre dann ja viel zu ideologisch, sondern man wäre voll das autonome Subjekt und könnte machen, was man will, indem ja sowas in Rechnung gestellt wird wie das Unbewusste und dass es Verdrängungsvorgänge gibt und Abwehrvorgänge und dass die eine total wichtige Rolle in meinem Leben spielen, weil ich in dieser Welt permanent auf Scheißsituationen stoße, wo ich quasi eine miese Erfahrung irgendwie verarbeiten muss oder permanent verarbeiten muss und neu verarbeiten muss. Würde ich sagen, kann man daran schon anknüpfen. Ich wollte nochmal den Dreh zurückmachen. Mir war nicht genau deine Fragestellung oder Ihre Fragestellung, die Sie auch geworfen haben, mit diesem andere Sprache. Weil man könnte ja einerseits sagen, man braucht eine Sprache, in der subjektive Erfahrung aufgehoben ist. Das sind jetzt ja die anderen Begriffe, die in der Welt sind, enteignen uns die Erfahrung und auch diese ganzen Begriffe, also erst recht die Begriffe aus dem Diagnosesystem, enteignen ja komplett den konkreten Erfahrungsinhalt. Und ich finde es deswegen auch gar nicht so, weil es hier teilweise gesagt wird, dass deskriptiv sind ja ganz brauchbar. Ich finde, deskriptiv sind ja eigentlich auch nicht brauchbar, weil dann wird von Wahn geredet oder dann wird geredet von, die Leute sind mutlos, aber das macht doch überhaupt, da ist die konkrete Erfahrung der Leute noch gar nicht aufgehoben, nämlich der konkrete Fall, dass eine Person sich gegebenenfalls verfolgt sieht, dass eine Person irgendwie tatsächlich, so wie es auch geschildert wird, eben im konkreten Fall nicht aufstehen kann. Und das ist in diesen Begriffen nicht einmal deskriptiv gelungen, weil es sind ja total krasse Abstraktionen, wo man sich, man kann so denken, ich kann damit dann aufgucken, wenn das gelingt überhaupt nicht. Und das der Herausforderung wäre, eine Sprache zu haben, wo man, mit der man die eigenen Erfahrungen ausdrücken kann. Und das ist natürlich der Versuch von der kritischen Theorie mit den Begrifflichkeiten, irgendwie so einen Zugang zu haben zur eigenen Welt, sich die eigene Erfahrung. Und die geschieht natürlich, dass man halt sagen, auf die konkreten Lebenssituationen zurückbezieht und dann begründet, die eigene Lebenssituation sich aufmalt oder rekonstruiert und guckt, warum man wie begründet gehandelt wird, in welchen Zwickmühlen man quasi permanent war, wie es eventuell funktional gewesen, ohne dass ich es mitkam, in so das, was am Ende als Symptom erscheint, dass ich mich quasi gedanklich verstricke, dass ich quasi gedanklich die Welt nicht mehr ordnen kriege und am Ende passiert, da kommt vielleicht sowas raus, im Vorgang mit der Person, dass ich quasi gar nicht mehr Herrin oder Herr meiner eigenen Sinne geworden bin. Und ich weiß immer nicht genau, ob es Ihnen darum ging oder was genau das mit dieser Sprache ist, weil eigentlich ja die kritische Psychologie mit dem Begründungsdiskurs grundsätzlich so ein Mittel zur Verfügung stellen würde, zu sagen, wir gucken uns die ganz, ganz konkrete Erfahrung der Leute an und gucken natürlich auch, was für Verallgemeinerungsmöglichkeiten drin sind, weil es gibt ähnliche problematische Lebenssituationen, in denen Leute erfahren ähnliche Sachen, darüber kann man sich austauschen und dann kommt vielleicht auch ähnliche am Ende, das, was von außen als Symptom erscheint, heraus. Und genau, also das war mir nochmal so als Rückfrage auch, das ist nicht so richtig, richtig klar geworden, was genau das mit dieser Sprache meint, also dieses Zugang, dieser andere Zugang gegen diese pathologischen Zugänge, die ja die Erfahrung nicht abbilden können. Können meine Erfahrung des Leidens nicht abbilden und vermutlich die Erfahrung des Leidens auch nicht so richtig, weil dann muss man ausholen. Dann kommt man mal wieder ganz konkret und dann ist es vollkommen schnuppe, wenn man sagt, das nennt man jetzt akustische Halluzination, weil konkret eine Person erlebt, dass sie Stimmen hat, die was ganz Konkretes sind. Auch bei Psychose. Kein Mensch erlebt eine Psychose. Leute erleben was und der Begriff der Psychose ist schon ein Begriff, eine total schwierig verbalisierbare Sache überhaupt, also eine Erfahrungsqualität, das ist ein Mitteilbar, also man nennt es dann Psychose. Also im Konkreten wirklich von kann man sich vorstellen, ich sage dir so, ich erlebe nicht eine Psychose, sondern ich höre Stimmen und die sagen genau das und das oder sowas. Ja, klar. Ich meinte damit ein Stück, wo, also in dem Sinne, wie organisiert Sprache unser Bewusstsein, unser Verständnis von Sachen? Und diese kleinen Materialanalysen, weil es mich einfach so angekotzt hat, ja, dass überall dieses Depression und so ist zu sagen. Und parallel die Studien zu kennen, Ungleichheit schürt diese Probleme und das psychische Leiden in und an den Verhältnissen. Vielleicht kann man so relativ okay sprechen, ja. Und zu merken, ich habe eigentlich, obwohl ich arbeite als Psychotherapeutin, ich unterrichte, Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen da hingucken, wie also einmal die Leerstellen in den Texten, wie es immer wieder auf sowas wie Diagnosen zugebürstet wird. Das kann man sehen, das kann man beobachten, wie diese Bezüge hergestellt werden. Und da, wie wäre eigentlich eine andere Bezugnahme? Statt zu sagen, da die Depression von Schiedsrichter X, sondern der Leistungsdruck und wie er durch den Leistungsdruck dazu kam, dann diesen Suizidversuch zu machen. Also das wäre was mit Versprachlichung einüben, ja, für uns auch, und sensibilisieren für eine andere Sprache. Und ich weiß eben selber nicht, ich bin sehr oft verzweifelt in der Supervision, weil ich denke, ich mache das irgendwie anders. Ja. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Und da irgendwie dran zu arbeiten und das zu beforschen und da wirklich auch kritisch psychologisch zu fragen, wie können wir mit Menschen arbeiten, die eben keinen Zugang zu ihrem Willen oder haben. Und das ist mir in dem Traumabereich schon klarer geworden, dass ich nicht die Lebensführungsprobleme nach dem überwältigenden Ereignis ausblende. Aber es reicht mir noch nicht für die anderen immer wieder gesprochenen Diagnosen. Das, und da würde ich gerne, dass wir daran arbeiten, die nächste Woche. Ja, wie viele Menschen haben wir denn? Also ich hätte jetzt noch 12. Es ist 18 Uhr. Dann müssen wir Schluss machen. Man kann es ja nicht einfach länger machen, ne? Das ist ja auch nicht angenehm. Kann es jetzt vielleicht Leute geben, die gehen wollen? Würden welche ganz dringend noch was sagen wollen? Ich würde gerne relativ, weil ich finde es immer blöd, so Sachen so zu überziehen. Ja. Und ich, tut mir leid, ja? Dann machen wir, weil es ist kurz nach 6. Und ich würde gerne einfach nochmal sagen, ich hab es nur angedacht und ich fände es toll, wenn wir diese Fragen in welcher Form auch immer am Laufen halten würden und kritisch psychologisch daran zu arbeiten, wie ein anderer Umgang, eine andere Sprache im Sinne von einer Bewusstwerdung über Sachen aussehen kann. Aber tausend Dank für diese rege Teilnahme. Ja?